بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السوق ويت الله دين هاند فيلتن الله زيك und heil vom Herzlichkeit und auf den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, heute inshallah machen wir mit dem zweiten Rücken, mit der zweiten Säule, der Säule des Islams weiter. Es geht um Al-Iman bil Malaika, der Iman an die Engel. Zunächst einmal, welchen Stellenwert hat der Iman an die Engel in unserer islamischen Gesetzgebung? Es ist eine Säule der Säulen des Islam. Das bedeutet, der Iman kann niemals vollständig sein und gültig sein, es sei denn, man glaubt an die Engel, von denen uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Sunna berichtet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat Al-Baqarah, Vers 285, der Gesandte glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist, und auch die Gläubigen. Alle glauben an Allah und seine Engel. Das bedeutet umgekehrt, dass jemand, der den Glauben an die Engel verweigert, ein Kafir ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat An-Nisa, in Vers 136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wer Allah gegenüber ungläubig ist und seinen Engeln und seinen Büchern und seinen Gesandten und dem jüngsten Tag, der ist fürwahr weit in die Irre gegangen. Diese Ayah, alaikum salam, weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen sozusagen als Kafir bezeichnet, sobald er entweder den Glauben an Allah verweigert oder die Engel oder die Bücher oder die Gesandten oder an den jüngsten Tag nicht glaubt. Und auch lernen wir dies aus dem berühmten Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, der in Sahih Muslim überliefert worden ist. Er berichtet, er sagte, als wir einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam saßen, kam zu uns ein Mann mit sehr weißer Kleidung und sehr schwarzen Haaren. Man konnte an ihm keine Spur einer Reise erkennen und niemand von uns kannte ihn. Er saß sich zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam hin, legte seine Knie an die seinigen und legte seine beiden Hände auf seine beiden Oberschenkel und sagte, O Muhammad, teile mir mit, was der Islam ist. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist sallallahu alaihi wasallam und dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, fastest im Ramadan, die Pilgerfahrt zum Hause vollziehst, wenn du dahin eine Möglichkeit findest. Daraufhin sagte der Mann, der er so gefragt hatte, du hast recht. Der Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu sagte, wir wunderten uns darüber, dass er ihn fragt und ihm dann auch noch Recht gibt. Daraufhin sagte der Fragende, teile mir mit, was der Iman ist. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist sozusagen unser Inhaltsverzeichnis dieser Vorträge, dass du glaubst an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und dass du an die Vorherbestimmung glaubst, dass sowohl das Gute als auch das Schlechte davon. Was bedeutet es oder wie glauben wir an die Engel? Erstens einmal, wir glauben daran, dass es sie gibt. Das heißt, wir halten das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat in Bezug auf die Engel für wahr. Sie gibt es tatsächlich. Auch wenn wir sie nicht sehen können, so sehen sie uns und Allah sieht sie und er hat uns davon berichtet, dass es sie gibt. Dann gehört auch zum Glauben an die Engel, dass wir glauben, dass sie sehr viele sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Muddathir, Vers Nummer 31, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Niemand kennt die Heerscharen deines Herrn außer ihm. Deswegen haben manche Ulama das Wort Heerscharen mit Engeln ausgelegt. Ebenso, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّ فِيهِ كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. Sie gemischt übersetzt bedeutet dieser Hadith bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht- und Himmelsreise hat er, oder besser gesagt, speziell in seiner Himmelsfahrt, hat er das häufig besuchte Haus gesehen. Das ist das wohlbesuchte Haus, das ist Al-Bayt Al-Ma'mur. Und dieses Al-Bayt Al-Ma'mur ist ein Haus, darüber fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Engel Jibril, was ist das für ein Haus? Und er sagte, das ist ein Haus, zu dem jeden Tag 70.000 Engel kommen, sobald sie fertig sind, also heißt mit dem Tawaf um das Haus, kehren sie nie wieder zu diesem Haus zurück. Das heißt, jeden Tag machen 70.000 Engel diesen Tawaf und Allahu A'lam deswegen, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Niemand kennt die Herrscher deines Herrn außer ihm selbst, subhanahu wa ta'ala. Ebenso berichtet uns Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, in seinem Sahih-Werk über den folgenden Hadith, يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. Am Tag der Auferstehung, berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wird die Hölle gebracht, gezogen, hervorgebracht. Und sie wird gezogen von 70, also sie hat 70.000 Zügel. Das sind wie Seile, an denen man die Hölle ziehen kann. Und jedes Seil davon hat 70.000 Engel, die dieses Seil ziehen. Und dieser Hadith ist auch authentisch. Und deswegen, wenn man sich diese Zahl vorstellt, dann weiß man, dass die Anzahl der Engel riesengroß ist. Ebenso gehört es, dass man glaubt an die ehrenwerte Stellung, die diese Engel bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Dass sie eine gewaltige Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Dass sie edle Geschöpfe sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Anbiya, Vers 26, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Sie sagten, der Alabama hat sich einen Sohn zugezogen. Frei sei er davon. Vielmehr sind es edle Diener. Und diese edlen Diener, die Engel. Warum? Weil die damaligen Araber, sie haben gesagt, dass die Engel sind die Töchter Allahs oder die Kinder Allahs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Abasa, in den Versen 13 bis 16, في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Er, der Koran, steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöht und reingehalten durch die Hände von entsandten, edlen, frommen. Das ist die Beschreibung Allah subhanahu wa ta'ala für diese Engel. Ebenso gehört es, dass man glaubt, das ist unser vierter Punkt, dass man glaubt, dass die Engel keine einheitliche Stellung haben. Das heißt, die Engel sind unterschiedlich, was ihre Stellung angeht, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte im Quran al-Karim in Surat al-Hajj, Vers 75, Allahu yastafi min al-Malaika rusulan wa min al-Nas. Allah wählt sich aus den Engeln Gesandte und auch aus den Menschen. Insofern, genauso wie die Gesandten, manche von ihnen edler sind als die anderen, genauso gibt es ebenfalls unter den Engeln Stufen, nicht alle sind gleich wert vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die besten Engel sind zweifellos die ihm nahegestellten und die Träger des Thrones, und die edelsten Engel überhaupt sind offensichtlich diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem folgenden Hadith überliefert hat oder mitgeteilt hat. Allahumma rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. In diesem Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, Herr von Jabrail und von Mikail und von Israfil, Schöpfer der Himmel und Erde, der Kenner des Verborgenen und Offensichtlichen, du wirst zwischen deinen Dienern richten in denjenigen Dingen, über die sie sich uneinig waren. leite mich zu dem, zu der Wahrheit unter den Dingen, über die man sich uneinig war, mit deiner Erlaubnis. Denn du bist derjenige, der wahrlich, wen du willst, zu einem geraden Weg leitet. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert und in Sahih Muslim. Und kleiner Hinweis, der Name Jabrail ist einer von vielen Dialekten. Das ist einer von vier Dialekten. Im Arabischen kann man sagen Jabrail, man kann auch sagen Jibril, ja, und man kann auch sagen Jibrail. Es gibt verschiedene Dialekte, auch im Koran kommen mehrere davon vor. Zum Beispiel auch hier heißt es im Hadith Mikail, und das kommt im Koran auch vor, aber auch kommt im Koran vor Mikal, ohne die Hamza und dem Ja. Also beides sind verschiedene, das alles sind die gleichen Engel, anders ausgesprochen. Die edelsten dieser Engel ist offensichtlich der Engel Jibril, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn beschrieben als Ar-Ruh, die Seele, der Geist, in Surat Ash-Shu'ara, Vers 193. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Nazala bihir Ruhul Anin. Mit ihm, oder der vertrauenswürdige Geist ist mit ihm herabgesandt. Barakafik, Ari, kannst du kurz eine übertreten? Der vertrauenswürdige Geist ist mit ihm herabgesandt. Und dieses Lob an Jibril alayhi salatu wassalam weist darauf hin, dass er eine besondere Stellung hat. Mit wem ist der Jibril herabgesandt? Und zwar mit dem Koran al-Karim. Und es gibt viele Aussagen im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Engel lobt und erwähnt. Die fünfte Sache in Bezug auf den Glauben an die Engel ist der folgende. Der fünfte Punkt in Bezug auf den Glauben an die Engel ist, dass man sie mag, die Engel zu mögen, und dass man sich davor vorsieht, ihnen gegenüber feindselig gesinnt zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Al-Quran al-Karim, dass die Gläubigen die einen der anderen Helfer sind und die einen die anderen lieben und mögen. Die sind die einen des anderen Wali. Ja? Und dazu gehört sicherlich ebenfalls die Engel. Und das ist die Ayah 71 aus Surat al-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Engel auch beschrieben, und deswegen mögen wir sie so sehr, weil sie Geschöpfe sind, die Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig gegenüber sind, immer. Stellt euch vor, ihr seht in diesem Leben einen Menschen, der gläubig ist und der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ehrfürchtig ist. Man mag ihn natürlicherweise, weil man möchte sehr gerne sein wie er. Warum mögen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Weil er eben ein wahrer Diener Allah subhanahu wa ta'ala war. Und ebenso die Engel. Allah beschrieb sie in Surat Al-Tahrim, in Vers Nummer 6. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Und sie machen das, was ihnen angeordnet wird. Und auch hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran berichtet, dass die Engel für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten, sogar auch für die gläubigen Menschen. Und deswegen musst du die Engel mögen, weil sie für dich Dua machen, wie es an mehr als einer Stelle im Koran heißt, unter anderem in der Vers, im Vers 43 von Surat Al-Ahzab. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Sinngemäß heißt es, er ist derjenige, der für euch ja das Salah macht. Und wir haben gesagt, das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala ist seine Barmherzigkeit. Er ist derjenige, der für euch Salah macht und auch seine Engel, damit er euch von den Finsternissen herausbringt zum Licht. Und warum heißt es Finsternisse und nur ein Licht? Weil es gibt nur einen geraden Weg, aber es gibt viele verschiedene Finsternisse und viele falsche Wege. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch davor gewarnt, den Engeln gegenüber feindselig zu sein. Denn die Juden, die Kinder Israels, sie waren dem Engel Jibril alayhi salam feindselig gegenüber. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala oder weil Jibril alayhi salam die Ayat des Koran herabgesandt hat, in denen die Juden bloßgestellt werden, in Bezug auf ihre Aqidah, in Bezug auf ihre Vergangenheit. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. Sprich, wer Jibril gegenüber Feind ist, so hat er ihn, also hat er, Jibril, den Koran, auf dein Herz herabgesandt, mit der Erlaubnis Allahs, als Bestätigung dessen, was vorher war, und als Rechtleitung, als frohe Botschaft für die Gläubigen. Das heißt, Jibril a.s. bestätigt doch nur das, o ihr Kinder Israels, was bereits vorher euch offenbart worden war. Das heißt, wenn ihr Jibril gegenüber feindselig gesinnt seid, und wenn ihr das bedeutet, dass ihr, Entschuldigung, wenn ihr dem gegenüber feindselig gesinnt seid, was Jibril herabgesandt hat, das bedeutet, dass ihr auch gleichzeitig ablehnt das, was Allah vorher offenbart hat. Und deswegen sagt Allah in der gleichen, in der Ayah genau danach, das Urteil über solche Leute, die einem Engel gegenüber, wie Jibril, feindselig gesinnt sind. Allah sagte, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Wer Allah gegenüber Feind ist, oder seinen Engeln, oder den Gesandten, oder Jibril, oder Mikael, so ist Allah den Ungläubigen ein Feind. Und deswegen sagen die Ulama, dass wenn man etwas verabscheut von dem, was Allah offenbart hat, verabscheut, ohne das begangen zu haben, ist das eine Form von Kufr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Deswegen muss man das, was Allah gesagt hat, mögen und akzeptieren und annehmen. Sechstens, sehr wichtig, die Engel haben keinen Anteil an der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn die Engel, wie wir gleich sehen werden, verschiedene Aufgaben haben, so sind sie Sklaven der Sklaven Allahs. Sie sind Herrscharen der Herrscharen Allahs, wie Soldaten Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie machen alles, was Allah ihnen befohlen hat, aber sie selbst haben keinen Anteil an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, und keinen Anteil an der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen macht es keinen Sinn, sie anzubeten, wie manche Menschen gemacht haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran, Vers Nummer 80, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Und es steht ihm nicht zu, wem, einem Menschen, dem Allah subhanahu wa ta'ala das Prophetentum gegeben hat, einem Menschen, den Allah zum Nabi gemacht hat, es steht ihm nicht zu euch zu euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Sollte er euch denn den Unglauben befehlen, nachdem ihr Muslime geworden seid? Das heißt, man ist Muslim geworden. Und danach nimmt man, wenn man danach nämlich die Engel oder die Propheten zu Herren nimmt, Rabb, und wir haben letztes Mal den Begriff Rabb, oder in den letzten Unterrichten den Begriff Rabb kennengelernt. Und wir haben gesagt, unter anderem bedeutet es eben, derjenige, der alles erschaffen hat, und dem die Herrschaft gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so, sinngemäß, wird etwa ein Prophet, den wir euch zu euch geschickt haben, und ihr deswegen zu Muslimen geworden seid, weil ihr seine Botschaft angenommen habt, wird er euch etwa befehlen im Nachhinein, dass ihr die Engel und ihn selbst, diesen Propheten, zu Herren nimmt, dem Allah? أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Wird er euch etwa den Unglauben befehlen, nachdem ihr Muslime geworden seid? Und das weist darauf hin, dass wenn man jemandem anderes die Herrschaft al-Rububiyyah zuschreibt, außer Allah Azza wa Jal, dann ist man aus dem Islam ausgetreten, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Der siebte Punkt, liebe Geschwister, und der letzte für heute, inshallah, ist, der Iman an die Engel ist manchmal detailliert und manchmal allgemein. Das heißt, wir glauben allgemein, dass es sie gibt. Und wir glauben auch und wissen auch, dass über die Engel, dass wir nicht alle Informationen haben über die Engel, die es gibt. Sondern wir wissen einen Teil davon, das was uns angeht, und vieles wissen wir nicht. Das heißt also, wir sagen, oh Allah, wir glauben an alles, was wir zu glauben haben. Aber konkret gibt es bestimmte Dinge, an die du glauben musst in Bezug auf einen Engel. Und zwar, das sind die Sachen, die uns Allah im Detail beschrieben hat. Dazu gehört, dass manche von den Engeln namentlich erwähnt worden sind und manche von den Engeln eben nicht namentlich, sondern auch durch ihre Beschreibung erwähnt worden sind. Zum Beispiel, namentlich erwähnte Engel kennen wir Jibril a.s. und Mikael a.s. Und wir kennen auch noch andere, die wir gleich sehen werden, inshallah. Aber es gibt auch Engel, die wir kennen durch ihre Beschreibung, wie zum Beispiel den Todesengel oder den Engel der Berge oder aufgrund ihrer Aufgaben, die sie haben, zum Beispiel die Träger des Thrones und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, wollen wir uns jetzt im letzten Punkt schon unterhalten über die Aufgaben der Engel. Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Engel erschaffen hat, welche Aufgaben hat er ihnen auferlegt, an die wir zu glauben haben? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Engeln gewaltige Aufgaben zugeteilt und ihnen auch die entsprechend große, immense Kraft gegeben, um diese Aufgaben zu bewältigen. Erstens, die edelste Aufgabe überhaupt ist zweifellos die, die Jibril bekommen hat. Der Jibril a.s. war schon immer der Engel, der die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala in Empfang genommen hat und sie auf vertrauenswürdige Art und Weise an denjenigen Menschen überbracht hat, der sie zu bekommen hatte. Und deswegen, wenn jemand behauptet, dass Jibril a.s. irgendwie die Offenbarung jemand Falsches offenbart hat, dann ist er ein Lügner und ein Abtrünniger. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Jibril, Allah hat ihn beschrieben im Koran als Ar-Ruhul Amin, der vertrauenswürdige Geist oder die vertrauenswürdige Seele. Das heißt, er betrügt nicht. Er ist also derjenige, der die Tora Moses offenbart hat, mit der Erlaubnis Allahs. Und er ist derjenige, der das Evangelium Jesus a.s. überbracht hat. Und er ist derjenige, der die Psalmen Dawud überbracht hat. Und er ist derjenige, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam zweimal in seiner Gestalt sogar erschienen ist und ihm den Koran al-Karim überbracht hat. Der zweite Engelart, die wir kennen, ist derjenige, der beauftragt worden ist mit dem Regen. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lassen will, beauftragt er diesen Engel damit. Und das ist der Engel Mikael oder Mikael und auch Mikael sagt man. Entschuldigung, Mikael ist auch das verschiedene Dialekte der arabischen Sprache. Drittens, der Engel, der beauftragt worden ist, seine ganze Aufgabe, die wir kennen, besteht darin, zwei Sachen zu machen in seiner ganzen Schöpfungszeit. Die eine ist, in die Posaune zu stoßen, wenn diese Welt zu Ende sein wird. Damit dieses Leben endet, al-Hayat al-Dunya, und damit das Leben nach dem Tod beginnen kann, das sind seine zwei Aufgaben. Er stoßt einmal in die Posaune, wenn er das gemacht hat, wird jedes lebendige Wesen auf dieser Erde sterben. Und wenn er das ein zweites Mal macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala alles Tote wieder lebendig machen. Und dieser Engel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beschrieben, dass er, seitdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Befehl gegeben hat, oder dass seitdem er diese Aufgabe bekommen hat, wartet er nur darauf, dass Allah ihm den Befehl gibt, in die Posaune zu stoßen, damit dieses Leben ein Ende findet. Der vierte, das ist Israfil. Das ist der dritte Engelname, den wir uns authentisch überliefert worden ist beim Namen. Viertens gibt es einen Engel, das ist derjenige, der beauftragt worden ist, die Seelen der Menschen abzuberufen. Das heißt, sie sterben zu lassen. Denn sobald die Seele den Körper durch diesen Engel verlässt, ist der Mensch gestorben. Und das ist der Engel, dessen Namen nicht authentisch uns überliefert worden ist. Deswegen nennen wir ihn Malakul Maut. Das heißt, der Engel des Todes oder der Todesengel. Es gibt Erzählungen, in denen sein Name erwähnt wird, und zwar Israel, aber diese sind nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch zurückzuführen, Deswegen, wenn jemand diesen Namen sagt, ist es kein Problem. Aber wenn man Malak al-Maut sagt, dann ist es den Hadithen des Propheten sallam näher. Ja? Aber man darf niemandem das übel nehmen, weil der Prophet wassalam, er hat selbst gesagt, dass wenn etwas erzählt wird über die Banu Israel, über die Kinder Israels, und solange es nicht dem widerspricht, was uns überliefert worden ist, darf man das sagen. Solange es nicht falsch ist und nicht dem widerspricht, was uns gesagt hat, darf man das sagen. Und deswegen ist es keine große Angelegenheit. Fünftens, das ist der Engel, der beauftragt worden ist mit den Bergen. Und das ist der Engel, der Engel der Berge. Das ist der Engel, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erschienen ist, nachdem er vertrieben worden ist aus Mekka, beziehungsweise Mekka verlassen hat, um nach Taif zu gehen. Ihr kennt die Geschichte, dass nachdem sozusagen beide Völker dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verweigert haben, die Botschaft zu verbreiten, kam der Engel der Berge zu ihm, hat zu ihm gesagt, wenn du möchtest, werde ich auf sie, die beiden Berge Achshab, die beiden Achshab-Berge, auf sie werfen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann geantwortet, gesagt, nein, ich wünsche mir lieber, dass aus ihren Nachkommen Menschen entstehen, Menschen hervortreten, die Allah subhanahu wa ta'ala als den einen Gott anbeten. Die sechste Art von Engel, die uns berichtet worden sind, sind die Engel, die beauftragt worden sind in Bezug auf die Entwicklung des Kindes. Und zwar hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor auch in einem authentischen Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, den Imam al-Nawawi auch in die 40 Hadithe aufgenommen hat, überliefert. Und zwar dort geht es darum, dass dieser Engel hat bestimmte Aufgaben bei jedem Kind, wenn es neu erschaffen worden ist, dass unter anderem die Seele einhaucht in dieses Kind. Siebtens, das sind die Höllenwärter. Das sind die Wächter der Hölle. Khazanatun Nar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Ghafir, Vers 49, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Und diejenigen, die in der Hölle sind, werden zu den Wächtern, diejenigen, die im Feuer sind, werden zu den Wächtern der Hölle sagen, ruft euren Herrn, dass er uns einen Tag von der Strafe, unsere Strafe, reduziert. Ruf unseren Herrn, dass er uns doch einen Tag lang die Strafe reduziert. Und das sind die Khazanatun Nar, das sind die Höllenwärter. Ebenso gibt es Paradieswärter, das sind die achte Art, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Az-Zumar, Vers 73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Und er sagt subhanahu wa ta'ala, dass die gottesfürchtigen Menschen zu ihrem Herrn geführt werden und diejenigen Menschen, die ihren Herrn gefürchtet hatten, werden zum Paradies in Scharen geführt. Wenn sie dann dort angekommen sind und die Tore geöffnet worden sind, sagen die Wächter dann zu ihnen, Friede sei auf euch, gut wart ihr, tretet ein, um auf ewig und immer darin zu bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen machen. Amen. Das sind die Wächter des Paradieses. Neuntens, Zuwarul Bayt al-Ma'mur. Was wir vorhin gesagt haben, es gibt Engel, die, von denen Allah uns berichtet hat, dass sie dieses Al-Bayt al-Ma'mur, das besuchte Haus, heißt es wortwörtlich, das ist eine Kaaba, die sich im siebten Himmel befindet, wie diese Kaaba, die uns auf der Erde, die auf der Erde ist. Und diese Kaaba wird täglich von 70.000 Engeln besucht. Sobald sie fertig sind, kehren sie nie wieder zu diesem Haus zurück. Und diese, die zehnte Art sind die Sayyahun. Die Sayyahun sind diejenigen Engel, die ihre Aufgabe oder ihre Aufgabe ist es, auf dieser Erde umherzuziehen und nach Sitzungen zu suchen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala gedacht wird. Das heißt, jede Sitzung, in der Allahs gedenkt wird, in der Dhikr gemacht wird, der Koran gelesen wird, in der seine Religion gelehrt wird, diese Engel suchen diese Sitzungen, um dort zuzuhören. Und natürlich ist die Anwesenheit von Engeln ein Beweis und ein Hinweis dafür, darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen zufrieden ist. Elftens, das sind die edlen Schreiber. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Infitar, in den Versen 10 bis 12, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, edle Schreiber, die alles aufschreiben. Edle, die alles aufschreiben und sie wissen, was ihr tut. Jeder Mensch von uns, jeder Mensch ausnahmslos, hat Engel bei sich, die ihn niemals verlassen. Und das sind diejenigen, der Engel auf der rechten Seite, der die guten Taten aufschreibt, und der Engel auf der linken Seite, der die schlechten Taten aufschreibt. Zwölftens, das sind diejenigen Engel, von denen uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, die einen in jeden Menschen ebenfalls entgegnen werden. Das sind die, die im Grab einem erscheinen werden. Das sind die ersten Engel, die du sehen wirst, nachdem du gestorben bist. Das sind diejenigen Engel, die dir die Fragen stellen werden: wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman an die Engel stärken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.